1. Gott verschafft mir Gerechtigkeit und vertritt meine Angelegenheit gegenüber einem Volk, das kein Lieb kennt, indem du mir vor betrügerischen und bösartigen Menschen rettest. 2. Da du der Gott bist, der mir Schutzgewort, frage ich mich, weshalb du mir verstoßenest und warum ich wegen der Unterdrückung durch mein Feinde in Trauer leben muss. 3. Sende mir dein Licht und dein Wahrheit, damit sie mich leiten und mich schließlich zu deinem heiligen Berg so ich zu deiner Wohnung führen können. 4. Auf dies Weise Word ich zum Altergott treten, zu dem Gott, der mein größt Freud ist, dich dort mit der Zither zu loben, mein Gott. 5. Warum bist du so niedergeschlagen und unruhig in mir, mein Seel? Vertrag geduldig auf Gott, denn ich werde in Gues wieder als meinen Retter und meinen Gott preisen.